sowieso zu früh. Ich hab keinen Hunger und muss gehen. Den Kaffee trink ich schnell im Stehen. Der Morgen kommt, der Morgen geht. Der halbe Tag ist schon vorbei und trotzdem kein Land in Sicht. Gleich hab ich einen Termin, der wird sich bis zum Abend ziehen. Keine Zeit, keine Zeit, ich hab so viel zu tun. Keine Zeit, mich auszuruhen. Keine Zeit, ich hab so viel zu tun. Keine Zeit, mich auszuruhen. Am Wochenende nix wie raus. In der Stadt brennt schon das Pflaster, alles ganz extrem entspannt. Schlafen geh ich nicht vor vier. Meine Freizeit gönn ich mir. Keine Zeit, ich hab so viel zu tun. Keine Zeit, mich auszuruhen. Keine Zeit, ich hab so viel zu tun. Keine Zeit, mich auszuruhen. Es ist sowieso zu früh. Ich hab keinen Hunger und muss gehen. Den Kaffee trink ich schnell im Stehen. Der Morgen kommt, der Morgen geht. Der halbe Tag ist schon vorbei und trotzdem kein Land in Sicht. Gleich hab ich einen Termin, der wird sich bis zum Abend ziehen. Keine Zeit, ich hab so viel zu tun. Keine Zeit, mich auszuruhen. Keine Zeit, ich hab so viel zu tun. Keine Zeit, mich auszuruhen. Keine Zeit, ich hab so viel zu tun. Keine Zeit, mich auszuruhen. Keine Zeit, ich hab so viel zu tun. Keine Zeit, nein, tut mir leid, ich hab noch so viel zu tun. Keine Zeit, ich hab so viel zu tun. Keine Zeit, mich auszuruhen.